So, an der jetzt Stelle. Jetzt ist es soweit. Wir Hallo. Sind ich wackel nochmal am Mikroständer. Und ich hau nochmal richtig auf den Tisch. Sau jetzt gut. Meiner, pass auf. Ja, auf den Tisch hauen, geil. Hat viel Geld gekostet. Es ist soweit der große Meilenstein der Podcast-Geschichte. Podcast-Geschichte überhaupt. Und was in die Annalen eingehen wird. Nee. Unseres Podcasts als Milestone der Milestones. Unser erster Gast. Genau, wir zeigen alle mal auf ihn. Ja, gut, der dass da. Das jetzt niemand sieht. Der nee, da. Voll. Hallo Gast, wer, was, warum? Hallo ihr beiden. zunächst einmal, ich sitze ja nicht so oft vorm Mikrofon. Also ich grüße erstmal meine Eltern ganz lieb und alle meine Freunde aus der 9a. Und wünsche mir von Pink letztes Party started. Let it glow. Wie das auch immer heißt. Ich muss jetzt was über mich erzählen. Nee, ach, keine Ahnung. Also, es ist ja eh nur öffentliches Rumhängen hier. Wenn wir jetzt ganz lange nichts sagen, dann ist es auch völlig okay. Das Wichtige dran ist, dass du den Disclaimer vorliest, dass wir dich nicht gezwungen oder bezahlt haben. Nee, aber ich habe auch schon ein bisschen Angst gehabt. Echt? Ihr habt mich ja schon angekündigt gehabt. Ach so, ja. Und ihr habt unangenehme Fragen. Ach so. Habt ihr mir angekündigt und, Und ich bin auch gerade so ein bisschen eingeschüchtert von euren Mikrofon, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Ja. Mir ist etwas unbehaglich zumute. Ich habe keine unangenehmen Fragen auf meiner Liste der Fragen. Das ist ja. Schlecht vorbereitet. Meine Fragen werfen höchstens ein unangenehmes Licht auf den Podcast und mich als Person. Ja. Aber wichtig vorab, nachträglich, man kann alles rausschneiden. Wir schneiden alles raus. Alles. Wir schneiden ab jetzt alles raus. Genau. Danke fürs Zuhören. Ja. Okay, tschüss. Wir sind auch ein bisschen fertig, ne? Weil wir von der IAA kommen. Ja, das stimmt. Und du warst nicht da. Das war gut. Ich war nicht da und ich werde da auch niemals hingehen. Nee. Tatsächlich, ja. Kein Bock drauf. Ich war auch noch niemals da und ich habe ja nur viel Interesse, aber Autos gehört halt gar nicht dazu. Mhm. Und deswegen, ja, das Einzige, was daran für mich interessant ist, ist vielleicht meine Wohnung irgendwann zwischen zu vermieten, weil man da gerüchteweise ein Heidengeld mitmachen kann. Das stimmt. Für die Messegäste. Ja. Also so viele Leute bei der IAA schon, dass sich das lohnt. Ja, sicher. Hammer. Ja. Also selbst im Hostel zahlst du teilweise 500 Euro für ein Einzelzimmer für eine Nacht. Echt? Und wenn ich also einen super Schnäppchenpreis mache und sage, hey, ein Zimmer in meiner Wohnung für nur 400 Euro, dann habe ich schon direkt 100.000 US-Amerikaner und Asiaten, die alle sagen, ich will das. Das habe ich jetzt überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich hoffe, mein Vermieter hört ihr gerade nicht mit. Nee, der niemals. Ja, mach das direkt, das wird super, so ein Couchsurfing oder so. Ja, machen viele tatsächlich von meinen Freunden und die quartieren sich für 3 Tage aus und dann haben die einfach mal dann kaufen viel sie Geld sich die Sportwagen, die sich die und haben einfach so einen Kurzurlaub schon wieder gegenfinanziert. Das ist ja total geil. Das ist eine ziemlich coole Sache, ja. Tja. Ich wohne an der Messe, warum habe ich das noch nicht gemacht? Siehst du mal. Du kannst halt rüberlaufen. Man kann mit Sicherheit drüber streiten, ob das jetzt moralisch irgendwie zu rechtfertigen ist oder nicht, aber es hat durchaus seinen Reiz. Ja. Ja, Leute, die sich für 500 Euro ein Zimmer buchen, denen kann man ruhig 500 Euro abnehmen. Ja. Ne? Weil irgendwie, also nächstes Jahr, in 2 Jahren mache ich das. Ja. Deine Wohnung zwischenvermieten? Ja, klar. Irgendwo bei Hausen. Ja, nee, du kannst halt bei mir raus und dann links und dann bist du an der Messe. Ja. Nach 25 Minuten. Ja. Ja, du kannst auch den Zuschlag für die Fußläufigkeit verlangen, auf jeden Fall. Eine Million Euro. Jetzt bei mir um die Ecke ist der Straßenstrich und die Preise sind auch explodiert zu Zeiten. Seit du da bist. Sprichst du mir aus Erfahrung. Total. Du bist wie eine Überschrift in Word, 14 fett und auf dem Strich. Habe ich mal. Oder deine Zähne sind wie Köln und Duisburg. Hast du das nicht gesagt? Nee, ich kenne nur das mit den Zähnen. Mit dem Stern. Ja, aber irgendwer hat gesagt, deine Zähne sind wie Köln Köln und Wuppertal, weiß nicht, 2 Städte, nämlich ewig weit auseinander und dazwischen ist Essen. Finde ich auch cool. Den kann ich auch noch nicht. Ja, ich rufe zur Tagesordnung. Ich hätte ja nicht mehr gelacht heute. Oh, Kontenance, mein Herr. Ja. Was denn, 6 Minuten haben wir schon rum, wenn wir so weitermachen? Jedenfalls IAA. Fazit. Ist ja meine dritte. Ja. Echt? Ja. Hintereinander hast du einen Hattrick hingelegt. Ultra, ja. Boah. Ach so. War voll schwer bei einer Veranstaltung, die alle 2 Jahre stattfindet, für eine Woche. Ist es peinlich, wenn ich jetzt frage, ob die ja tatsächlich nur alle 2 Jahre stattfindet? Alle 2 Jahre, ja. Ja, ich vergesse das aber auch jedes Jahr. Es sind auch so viele Messen. Es gibt noch die IAA-Nutzfahrzeuge. Sind die da abwechselnd oder was? Ich glaube, ja. Da kann man dann Traktoren und Panzer anschauen. Und ein Iveco gibt's da Daily. Gibt's da wirklich Panzer? Mähdrescher. Nee. Mähdrescher sind toll. Rübenvollernter. Ich glaube, wenn ich meine Wohnung zur Messezeit zwischenvermiete und ein reicher Mann bin, werde ich das Geld in einen Mähdrescher investieren. Wenn's, kaufe meinen eigenen Mähdrescher. Wenn es eine Rübenvollernter-Messe gibt, müssen wir da hin. Total. In der Wetterau. Ja. Letztens hatte so ein Mähdrescher hinten in Sachsenhausen eine Panne und da mussten die komplette Straße sperren, weil das halt natürlich so ein 6 Meter breites oder 4 Monster war. Nichts mehr ging. Ja. Fazit zur IAA, es ist irgendwie echt langweilig geworden, oder? Also und alle waren mega scheiße drauf. Ich habe so einen Typen angerempelt und mich entschuldigt und dann hat er mich mega verächtlich angeguckt und dann wollte ich hinterhergehen und die Entschuldigung zurückfordern. Nee, es waren wirklich alle super kacke drauf. Ich wüsste aber auch gar nicht, wer ist der durchschnittliche IAA-Besucher? Asiaten. Asiaten, ne? Sau viele Asiaten, oder? Und Horden von 15-jährigen Mädels aus irgendeinem Grund. Nee, und Horden. Das sind die Horstessen, oder? Horstessen. Die Horstessen. Die sind etwas älter. Aber vor allem auch so 15-jährige Dudes einfach, die dann drüber philosophieren, was geiler ist und was nicht. Und Need for was Speed sie sich niemals werden leisten können. Und was sie bei Need for Speed tun. Ah, verstehe. Der Typ, der mir im Porsche, der Porsche-Mitarbeiter, der mir die Massagesitze erklärt hat, hat gesagt, er fährt selbst überhaupt kein Auto. Als so. Ich ihm gesagt habe, dass ich für mein Auto noch 2000 Euro kriege. Oder was fährt der Bahn? Ja, zum Beispiel. Ja, das ist wie immer. Ich bin ja immer, ich habe immer implizit, wenn ich in irgendein Geschäft gehe, so ein Fachgeschäft, gehe ich immer davon aus, dass die Mitarbeiter dort halt total überzeugt von dem Produkt sind und es selbst nutzen und geil finden. Also, so, also zum Beispiel habe ich letztens, war ich total verwundert, dass meine Optikerin gar keine Brille braucht, sondern Brillen halt saugeil findet. Habe ich die Story schon mal erzählt? Nee. Brillen total geil findet. Klingt aber aufregend. Und deswegen, seit sie irgendwie 15 ist, halt so Glasbrillen ohne optischen Effekt trägt. Ach. Einfach nur aus dann Style-Objekt Brille. Okay. Und das halt so geil fand, dass sie Optiker werden wollte. Und dann, das mind blown, hat mich total fertig gemacht. Ist mir nur gerade eingefallen, als du von einem Porsche-Verkäufer erzählt hast, der kein Auto fährt. Ich war mal beim Arzt und der war gar nicht krank. Ich war aber auch mal beim Arzt und der war total krank. Der saß völlig fertig vor mir und hat gesagt, ich bin aufgewacht und mein Finger hat wehgetan. Hat er halt irgendwie seinen Finger in so einem komischen Verband gehabt und konnte nichts mehr machen mit seinem kompletten rechten Arm, weil ihm seinen Zeigefinger so wehgetan hat. Ja, der weiß halt direkt, it's cancer. Ja. Der braucht sich auch nicht in Panik googeln. Der kann sich in Panik direkt selbst in Panik diagnostizieren einfach. Also, ich möchte kein Arzt werden. Halt. Und der kann sich alles selbst reinziehen halt auch. Die ganzen, alles selbst verschreiben, ja. Ja, ja. Ich habe so wie Sigmund Freud, der habe ich jetzt gelesen. Sigmund Freud, mein Lieblingsaugenoptiker. Das Brillengeschäft. AKA Sigmund Freud. Der mit Kokain zu viel experimentiert hat, wusste ich bis gestern nicht. Ach so, ja, der hat sich mega zugekokst. Zugekokst wie die Sau? Ich weiß, in welchem Buch du das gelesen hast. Soll man es verraten? Nee. Okay, haha, bleibt unser Geheimnis. Ja. Welches Buch liest du denn gerade? Ich bin tatsächlich gerade bei Unterm Rad von Hermann Hesse, der ja auch bekanntlich auf sein Leben nicht wirklich klarkam. Ja. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit. Ja. Dass du lesen musst. Das auch, aber ja, dieser ungesunde Lebenswandel, diese gewisse Experimentierfreude gegenüber diversen Substanzen. Und dass du alle Bücher lesen musst, in denen das Wort Rad vorkommt. Rad, tatsächlich. Ja. Ja. Aber ich muss trotzdem tatsächlich gestern sehr lachen, das war... also die Sprache ist ja schon etwas antiquiert, die hatte ich dir das so über WhatsApp geschickt. Ja! Ja, voll! Wichse. Leute, niemals Hermannesser lesen, da kommen sehr vulgäre mit V, schreibt man das übrigens. Nochmal noch mal kurz, Zusammenfassung, unterm Rad, was geht's da nochmal? So, unterm Rad, ja, ich Schüler? Bin ich noch gar nicht so weit, mehr. Das ist... Ah, sag dir schon mal was, genau. Also ja, es geht ja tatsächlich um einen jungen Schüler aus der Schwäbischen Prärie. Mhm. Jon Snow. Der außergewöhnliche Begabungen in sich trägt. Also er ist sehr, sehr intelligent und oder in, heute würde man sagen Streber. Mhm. Und er wird dann zugelassen für ein Seminar in Stuttgart, wo eben die Landesbesten Württembergs damals zusammenkommen. Du guckst so kritisch. Ja, was ist der Inhalt? Nee, ich bin kurz davor schon nicht mehr zu verstehen, was da passiert, aber noch ist geht. Ist ein junges Talent, was okay. eben geschickt wird auf eine Talentschmiede, also die geistige Elite in Stuttgart, mhm. wird da eben zusammengecastet, würde man heute sagen, und es geht eben um die Beobachtungen, die man machen kann in diesem Internat, ja, was da passiert, genau. welche Freundschaften entstehen, welche Feindschaften. Internat, ja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, der Protagonist hinterfragt dann, ob das Ganze überhaupt Sinn macht und er wird immer schlauer und liest immer mehr, wird immer belesener, kann sich in immer mehr Sprachen ausdrücken, aber irgendwann stellt er sich halt diese fatale Sinnfrage. Na gut. Und weiter kann ich aber gar nicht erzählen, weil da bin ich nämlich noch gar nicht. Ja. Du bist noch nicht an der Stelle, wo ihm die Seife runtergefallen ist. Nein, okay. Ja, ich befinde mich bereits in freudiger Erwartung auf diese Stelle. Ja. Ja, das mit der Wichse, das kann man ja auspiepen. War nee, ja schon Quatsch, ein kleiner Vorgeschmack. Wir haben uns von Anfang an entschieden. Es geht um Schuhcreme. Ja, eben. Liebe Zuhörer. Ja. Mal eine ganz andere Frage. Wie viel kostet dich das pro Jahr, dass du neben den ganzen coolen Cafés und Kneipen wohnst? Das ist, muss ich diese Frage beantworten. Es tut sehr weh, ja. Okay. Es ist nicht günstig und ja, ich glaube, für das Geld könnte ich in... Kannst du nochmal wohnen? Brandenburg könnte ich ein ganzes Vierfamilienhaus mieten, ja. Scheiße. Es tut schon weh, aber man weiß ja irgendwo auch, warum man das jeden Monat zahlt, ne? Ich habe heute gelesen, dass alle, die einen Podcast haben, total scheiße sind. Wo liest man sowas? Auf Tumblr. was? Nee, raff ich nicht. Da stand das. Weil das so out of date ist? Tumblr. Weil das so ein Millenniums-Ding ist, oder was? Weil alle das machen. Aber wir wollten ja nicht darüber reden, dass wir einen Podcast machen. Ja, stimmt. Stimmt. Du hast mit angefangen. Ja, also, wie viel kann man denn pro Woche hier versaufen? An Euro. Den Kaffee. Also ich von hier 34 Euro könnte ich pro Woche im Umkreis von 200 Metern versaufen, wenn ich hier wohnen würde. Ich kann dir gar überhaupt nicht folgen. Da vorne ist das Hoplo. Ja. Wenn ich da einmal reingehe, bin ich immer 7 Euro los. Ach so. Und da gehe ich gerne. So genau, also mit Finanzen habe ich es auch nicht so. Ach so. Also meine Finanzplanung ist halt, die besteht aus ich weiß, Träumen. Einmal im Monat kommt Geld aufs Konto okay. und dann gehe ich halt 4 Wochen lang zum Geldautomat und freue mich, dass da Geld rauskommt. Solange es funktioniert, solange du 4 Wochen lang gehen kannst und noch was rauskommt. Irgendwie funktioniert es immer. Frag mich nicht, wie ich das mache. Außer in den Monaten mit 31 Tagen. Wahrscheinlich verdienst du einfach ein Schweinegeld. Ja, davon wüsste ich auch. Aber zumindest scheint es dafür auszureichen, hier Kaffee zu trinken. Aber die Gelegenheit ist groß. Hast du recht, ja. Ich bin ja umzingelt von Kaffees und könnte eigentlich den ganzen Tag mit dem Kaffee sitzen. Ja, mache ich ja auch sehr oft eigentlich. Warst du mal im Café 48? Ja. Sind die gut? Sehr gut, ja. Okay. Also es ist jetzt nicht mein Stammkaffee und wird auch nicht mein Lieblingskaffee, aber ich kann es wirklich empfehlen. Es ist sehr, sehr goldig. Ich glaube, es ist fürs nächste Tinder-Date oder so. Ich glaube, da muss ich mich mal bei Tinder anmelden. Zugelig und... Zugeliges Kaffee. Ja. Aber ich dachte irgendwie, sind die nicht zu groß, um... Gar nicht. Knuddelig, so ist es nicht ein Riesenladen. Ich finde es gar nicht so groß. Dann bin ich, glaube ich, einfach nur sehr dick und habe lange gebraucht, um dran vorbeizulaufen. Ja. Und deswegen kam er mir so groß. Das erklärt einiges. Aber okay, cool, dann gehe ich da hin. Sehr gemütlich auf jeden Fall. Gibt's da auch kann man mal auf ein Käppchen vorbeischauen auf jeden Fall. Haben die WLAN? Kuchen? Und Kuchen? WLAN und Kuchen. Ich habe tatsächlich hier noch nirgends Kuchen probiert und wahrscheinlich kann ich mir deswegen so viel Kaffee leisten, weil ich einfach einen Kuchen spare. Das ist wahrscheinlich mein Erfolgsrezept. Ja. Kuchen gehört zu den drei Sachen, von denen ich immer vergesse, dass ich sie mag. Das eine ist Kuchen, das andere ist Käsebrot und das dritte ist, sind grüne Pfefferkörner aus dem Glas. Das finde ich alles total geil. Und ich kaufe mir das nie. Du hattest das letzte Mal, als wir es vom Dill hatten, hast du auch schon von diesen grünen Pfefferkörnern ja. erzählt. Stimmt. Oh, wir müssen noch den Dill-Follow-up machen. Vielleicht mal Dill-Follow-up? Was hältst du von Dill? Dill ist grandios, ist Bereicherung für jede Küche und ist Bestandteil der Frankfurter grünen Soße tatsächlich. Ach so. War ja auch eine Frage bei meinem Pub-Quiz. Genau. Der hat nämlich sein eigenes Pub-Quiz. Du hast dein eigenes Pub-Quiz? Ja, lass mal nicht drüber reden, ja, aber habe ich tatsächlich mal gewagt. Ja. Ist auch geil. Weil genau, also ich sage ja zu Dill. Ja. Okay, und ich sage ja zu Dill. Die Frage, die nämlich noch übrig geblieben ist, ist das jetzt ein Kraut oder ein Gewürz? Boah. Es müsste ein Kraut sein, wenn es in der grünen Soße ist, weil die aus 7 Kräutern besteht. Also ich glaube, solange es so grün ist und wächst und auf dem Feld steht und im Beet, ist es ein Kraut. Und wenn es dann irgendwann geerntet wird und dann einschrumpelt und vertrocknet und dann küchenfertig verpackt wird, ist es ein Gewürz. Ist es nicht prinzipiell so? Nee, weil es gibt ja so, ich glaube, es gibt nochmal eine andere Unterscheidung, weil es gibt ja auch sowas wie Safran oder so. Safran. Was halt aus irgendwelchen anderen Teilen von so einer Pflanze gewonnen wird. Und das ist halt Gewürz, aber kein Kraut. Aber genau. Pfeffer ist ja eigentlich eine Beere und dann ein Gewürz. Ja, vielleicht ist es halt alles, was kein Kraut ist, ist ein Gewürz. Nee, das geht nicht. Ne? Das wir sind so irgendwie, wenn ich auf einer Party andere Leute über sowas reden höre, gehe ich immer, weil ich weiß. Ich habe jetzt gerade Bock auf Dillgurken. Ja. Warum gehst du dann? Weil das so eine triviale Diskussion ist. Nee, weil die dann über Gott, Freiheit und die Unsterblichkeit der Seele philosophiert. Nee, weil dann eine Sekunde später jemand erzählt, wie viele Chilis er gefressen hat und dann kommt wieder raus, das einzige Fremdwort, was er kann, sind Scoville. Und dann weiß ich immer, ich bin auf der falschen Party. Wie oft? Der Hype ist auch schon vorbei, ne? Dieser Schärfer-Hype. Da sind noch Leute aus mit. Also ich hab's da auch für maßlos übertrieben. Ich habe mir tatsächlich so synthetisch hergestelltes, was du wirklich nur mit einmal Handschuhen anbacken durfte, das habe ich mir bestellt und habe mir das dann mit Wasser verdünnt und es irgendwie in Soßen gerührt, total krank. Echt? Einfach. Aber mir ist dabei auch offensichtlich alles abgestorben. Also ich kann sehr, sehr scharf essen und mag das eigentlich auch, aber dass ich mich da jetzt in Scoville-Einheiten übertreffen muss gegenseitig, das bedeutet, ich habe das schon lange nicht mehr. Nee. Zu der Zeit, wo man sich immer noch, wenn man cool war, schön eine Ladung Pfefferspray hinter die Kontaktlinsen gemacht hat, bevor man die eingesetzt hat. Alter, wo bist du denn groß geworden? Nee, ja, ich weiß nicht. Also Leute mit, also man erkennt die Leute, die über sowas reden, über Habaneros, die erkennt man häufig an den Autokennzeichen. Die haben alle dieselben Autokennzeichen. Die haben immer Mein Kinzigkreis oder Friedberg. Du weißt, wo ich her bin, ja. MKK, Mein kleines Königreich, ja. Genau. Ja, aber ich bin doch total überfordert damit. Was ist denn da, also was ist denn das an diesem Gespräch das Problem dran so? Das weiß ich auch nicht so genau. Okay, ist es halt, dass man dann versucht, irgendwas Cooles zu erzählen und hat nur so eine coole Geschichte und das ist dann der Pfeffer, also die scharfen Gurken, was? Ja. Ich raff's nicht. Ich weiß nicht, also. Ich bin halt auch nie auf Partys, vielleicht bin ich deswegen nie so. Vielleicht habe ich einfach zu viel Galileo geguckt und bin selber das Problem, aber Gott, ja. Mach das doch nicht. Ich habe letzte Woche wieder Shopping Queen geguckt. Das war eigentlich ganz gut. Das ist ein Film? Nee. Sondern? Da rennen so Leute rum und gehen shoppen und haben dann voll die Hektik und am Ende kommt so ein Modeman und. Ach so eine schlechte Doku-Soap im Privatfernsehen? Genau. Ja. Ah, ich dachte schon, das wäre irgendwie ein Format auf HSE24 oder so. Ach so, nee. Ich kenne Leute im Fernsehen. Die haben übrigens immer Schokolade da und essen keinen Süßkram. Das heißt, ich fresse denen alles weg. Und guckst dabei Privatfernseh-Doku-Soaps. Ja. Ja, bei meinem Vater läuft dann auch manchmal Wochenends Fernsehen. Und es ist inzwischen ja wirklich so, dass also gerade bei so Sportübertragungen oder so, 10 Minuten Programm, 10 Minuten Werbung. 10 Minuten Programm, 10 Minuten Werbung. Und also ich dachte, es wäre andersrum. Aber deswegen schaue ich eigentlich auch nur öffentlich-rechtliches Fernsehen. Mhm. Und das auch nur sonntags eigentlich. Da bin ich sehr mustergültig. Und wie jeder Deutscher selbstverständlich, sonntags gucke ich immer Lindenstraße. Und dann auch den Tatort, ja. Lindenstraße so. Und Tatort. Aber dann ist so mein Fernsehbedürfnis auch eine Woche lang wieder gedeckt, ja. Oder und Weltspiegel. Den Weltspiegel, nee. Der ist tatsächlich ganz cool. Das ist genau zwischen Lindenstraße und Tatort und da bin ich dann meistens auf Toilette oder. Eine Stunde lang. Eine Stunde lang, ja. Ich gehe auch nur einmal die Woche immer sonntags auf Toilette, ja. Mega. Immer zwischen Lindenstraße und Tatort. Deswegen verpasse ich zwar den Weltspiegel, aber länger würde ich es dann auch nicht aushalten. An, ja. Geil. Okay. Ich bin komplett draußen. Ich weiß weder. Also Lindenstraße kenne ich aus dem Geschichtsbuch. Tatort assoziiere ich immer mit während dem Studium gab es dann halt so den Trend, ey, lass Tatort gucken. Und es war den gibt es auch heute noch. Ja, das ist voll der Hype. So Tatort Public Viewing heißt das. Warum macht das man sowas? Das ist super. Echt? Das ist super. Ja, da geht man halt hin und dann und muss man anderthalb Stunden nicht mit seinen Freunden reden. Das genau. Ist ein Segen. Und danach reden. Danach kann man sich drüber unterhalten, wie schlecht doch mal wieder der genau. Tatort schon, dass man den eigentlich gar nicht mehr gucken braucht. Ja. Aber das gehört sich ja auch so. Jeder Tatort muss danach zerrissen werden. In Grund und Boden geredet werden, weil sonst ist es kein echter Tatort, glaube ich, ja. Richtig. Und immer sagt jemand, lass mal jetzt schon zahlen, dann müssen wir nachher nicht, wenn alle zahlen. Ja, das ist der Klassiker, das gehört auch dazu, ja. Ja. Aber ich habe. Ach, Sonntage sind schön, ja. Ja, ich habe mit der neuen Tatort-Saison noch nicht angefangen. Also ich überlege, ich muss auch arbeiten, Tatort ja. Ich musste arbeiten, aber habe dann auch irgendwie keinen Bock mehr nachträglich an diesem Internet dann noch in der Mediathek das anzuschauen oder so, ja. Nee. Ja. Schaut ihr denn Thema Fernsehnachrichten? Wie handhabt ihr das? Tagesschau.de so zweimal am Tag eine Minute runtergescrollt irgendwie. Ah, okay. Also ich, die schaue ich auch fast täglich, ist mir noch eingefallen, ja. Also Tagesthemen müssen sein. Ich versuche wirklich aktiv keine Nachrichten zu verfolgen. Ja, ein spannendes Thema. Weil, ging es auch letztens, ging es da auch schon mal drüber, wie relevant halt solche Nachrichten sind. Und ich versuche wirklich durch Zufall, gehe ich dann manchmal auf irgendwelche Nachrichtenseiten, ja. Spiegel oder so, weil ich halt jahrelang oder jahrzehntelang immer auf spiegel.de geguckt habe. Und dann verfalle ich in so ein altes Muster von, ja. Lass mal auf Spiegel gehen. Genau. Und dann merke ich aber, wenn ich auf spiegel.de unterwegs bin, frage ich mich immer, was mache ich denn hier? Ja. Was soll das? Und deswegen, wo fängt das an, wo hört das auf? Ja, ja, bei mir hört das, also was ich halt, ich habe halt so Special Interest Themen einfach, wo ich dann sage, irgendein Technikrahmen interessiert mich und dann gehe ich auf heise.de und lese da mein Zeug. Chips.de. Und fertig. Ja. Also alles andere ist mir Wurst, weil ich mir halt denke, Nachrichten so, das ist 90% vollkommen irrelevantes Zeug und was dann sogar nur einen Tag halb relevant ist, und am nächsten Tag ist eh wurscht, weiß doch keiner, was die Nachrichten von gestern waren, außer es ist Dritter Weltkrieg. Ja. Und dann kriegst du halt trotzdem mit, auch wenn du keine Nachrichten guckst. Also ich finde Nachrichten komplett unnötig. Aber spannendes Ding war, weil ich war auch zeitweise sehr überfordert von und wusste nicht, wo fängt das an, wo hört das auf, muss ich jetzt wirklich Spiegel Online lesen und wenn nein, was muss ich davon lesen? Und also ich hätte den ganzen Tag damit verbringen können, auf Spiegel Online rumzuklicken, auf Welt.de, dann nebenbei noch in der Mediathek irgendwelche Nachrichtensendungen zur vollen Stunde anzuschauen. Ich habe dann wirklich ganz konsequent gesagt, nee, Nachrichten ist für mich Zeitung. Also Online-Nachrichten darf ich gar nicht erst anfangen, weil dann weiß ich, die nächsten drei Stunden bin ich jetzt erstmal beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich die Frankfurter Rundschau abonniert und da weiß ich, okay, Nachrichten für mich, so der Tagesbedarf ist einfach Zeitung. Und dann bin ich immer durch mit der Zeitung und dann weiß ich, okay, jetzt bist du best informiert, hast jetzt nichts Besonderes verpasst. Und dann ist auch gut mit Nachrichten den Tag über. Das muss ich wirklich ganz, ganz klipp und klar trennen und wieder zurück zum Papier gehen, damit ich da irgendwie so ein Maß finde. Deswegen fand ich die Frage jetzt ganz spannend. Ja, ich komme mir auch mal so vor, als wäre ich der letzte Zeitungsleser der ganzen Welt. Und ich werde wirklich oft komisch angeschaut und angesprochen. Der Bart, du liest Zeitung, hast du kein Handy oder was? Also ja, ich lese Zeitung und ich weiß, warum ich das tue. Und interessierst du dich dann für bestimmte Themen? Sport kann ich glücklicherweise auswählen. Das spart mir jeden Tag, glaube ich, 2,5 Stunden, der Sportteil-Lektüre. Ansonsten Politikteil, Wirtschaftsteil, mehr Inland als Ausland, muss ich ja gestehen. Mhm. Ansonsten so ein bisschen im Feuilleton blätter ich ja noch ein bisschen rum. Und das war's dann auch, ja. Ja, weil ich frage mich halt bei so... Und das ist auch ein lieb gewordenes Ritual von mir, einfach so im Kaffee sitzen und dann einfach Zeitung lesen. Ja. Das ist irgendwie schön, ja. Ist sehr entspannt und dann bin ich auch irgendwann halt durch mit der Zeitung früher oder später und dann denke ich mir, so, du bist bestens informiert. Und dann habe ich auch einen Kopf frei und fange gar nicht an hier mit, boah, Spiegel Online und ach, hier noch ein Clip und da, was könnte hier passiert sein und genau. Weil ich habe halt das Ding bei Politik, merke ich immer ganz schnell, dass das so Informationen vom anderen Ende der Welt sind meistens oder von irgendwelchen überregionalen Dingen, die also wo ich so merke, es hat für mich persönlich überhaupt keinen Unterschied Relevanz, ja. Oder Relevanz, ob ich alles über Politik weiß oder gar nichts. Und dann denke ich mir so, ja, dafür interessiert es mich nicht genug. Und klar, das ist das Leid der Welt. Ne? In China, keine Ahnung, ist eine Mine eingestürzt. Ich denke so, ja, voll schlimm, aber ob ich das weiß oder nicht, ändert überhaupt nichts. Und ich höchstens noch Kacke drauf, weil in China die keinen unmittelbaren sterben. Einfluss auf dein eigenes Leben. Genau, das wohl. Genau. Und wenn ich aber zum Beispiel bei uns im DAF das Amtsplättel, da gucke ich rein. Weil da dann. Ja, hier in der großen Stadt nennt sich das Lokalteil, das Amtsblättle. Das Amtsblättle ist amtlich. Also sogar amtlich. Vom Rathaus. Ja, amtlich. Vom Rathaus. Ja, da, wo man draufsteht, wen wieder das Zeitliche gesegnet hat und welche Häuser zwangsversteigert werden. Amtlich. Genau. Und wann die nächste Versammlung hier des Landrats irgendwie ist oder Volkstribuns, ich weiß nicht, wie die heißen. Und dann, so Sachen stehen da drin, wenn die Landfrauen sich treffen. Und auf dem Dorf ist das, das sind relevante Nachrichten. Weil wenn du nicht weißt, dass hier das Weingut Müller um die Ecke, dann bist du verloren. Um die Ecke Tag da auf der Tür hat und fünf Leute fragen, kommst du zu Müller? Man hat ja auch sonst nichts, ja. Nee, das ist wirklich relevant. Da bist du sozial, bist du geächtet auf dem Dorf, wenn du nicht weißt, erstens, der Rhythmus der Biotonne hat sich geändert. Ja, dafür gibt es ja den Müllkalender, genau. Der muss auch amtlich ausgehangen sein in jeder Wohnung, in dem Haus. Wenn du den Müllkalender erst kennst, wenn du ihn hast, bist du raus. Ja. Du musst die Diskussion um die Änderung des Müllkalenders, das ist der Grundstein des Socializing auf dem Dorf. Auf dem Dorf musst du einfach wissen, was Phase ist, weil wenn du nicht mitkriegst, wann hier Grillfest in der Hauptstraße ist, dann ist rum. Ja, dann bist du mit Missgabeln direkt wieder von dannen gejagt. Nee, du wirst aber komisch angeguckt. Komisch angeguckt, schon, ja. Du wirst schon komisch. Ja, oder der nimmt... Hast du schon gehört? Der nimmt das Amtsblättel nicht aus dem Postfach. Wenn es dann schon einen Tag drin liegt, ist es gut. Und wenn du dann auch die blaue Tonne rausstellst, wenn eigentlich der Biomüll dran ist, alles vorbei. Dann ist alles verloren. Du wirst wirklich verstoßen von der Dorfgemeinschaft. Ja, und musst froh sein, wenn dein Haus wahrscheinlich nicht angezündet wird. Das sind dieselben Leute, die mich so blöd angucken, wenn ich mit einem Frankfurter Kennzeichen ankomme, genau. Oder? Dann wie nur ein Buchstabe. Ich will dir was. Ja. Wie für die ganze Stadt. Ja. Ich dachte immer, die drehen sich einfach um, weil ich so gut aussehe. Aber es liegt einfach nur daran, dass ich so fremdkörperlich bin. Ja, und also ich habe mich damals auch sehr erhaben gefühlt. Also wir hatten es ja schon angesprochen, ich bin ja damals vom mein Kinzigkreis emigriert und habe tatsächlich am ersten Tag habe ich mich umgemeldet und bin auch direkt zum Kraftfahrzeugamt und habe mein Fahrzeug umgemeldet. Kraftfahrzeugamt. Genau. Und hatte dann wirklich nur noch das F ist übrig geblieben und auf meinem Kennzeichen. Und ich war so zwei Tage lang, habe ich mich verdammt cool dabei gefühlt. Irgendwie so ein Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen irgendwie rumzufahren. Hatte auch das Bedürfnis, einfach mal wieder in die alte Heimat zu fahren. Nach zwei Tagen schon, um allen zu zeigen, hey Leute, ich hab's gepackt. Geil. Voll beeindruckend. Ich bin weg von hier, ich habe nur noch einen Buchstaben auf dem Kennzeichen, ja. Jetzt hast du gar kein Auto mehr. Nein, aber ich habe jetzt 1000 Autos. Ja, darf ich Schleichwerbung machen? Carsharing. Ja, Car2Go, ja. Ja. Da habe ich nicht nur ein Auto, sondern ganz, ganz viele. Und je nach Situation auch verschiedene. Und manchmal keins. Und manchmal keins. Wenn die so weit weg sind. Ich war da mal angemeldet und hat es mich so genervt, dass ich immer lieber U-Bahn gefahren bin. Ja, du wohnst ja auch hier im Westen verschollen irgendwo. Ja, aber also hier im Nordend, um das nochmal zu betonen, ist eigentlich jederzeit innerhalb weniger Gehminuten ein freies Fahrzeug verfügbar. Ja. Hier ist echt Berlin-Mitte schon angekommen. Ja. Ich weiß nicht. Aber, ich wollte irgendwas fragen. Also, weil ich Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main bin, erteile ich stadtweites Foodtruck-Verbot auf jeden Fall. Weil es gibt einfach zu viele. Oder? Man muss das nicht auf Teufel komm raus hier. Mir geht super auf den Sack. Okay. Weil die einfach ganz großes Zoo für mich. Ich finde es so furchtbar. Alles kostet einfach 1 Milliarde Euro. Ja, genau, richtig. Wobei heute hast du für 7 irgendwas gekriegt. Portion Pommes ja, oder so. Ja, Burger ohne alles. Ne? Und alles ohne Essen Burger. So zu Trend zu degradieren, nee, muss, ganz schlimm. Fängt mit den Leuten an, die da drin stehen in diesem Foodtruck und hört natürlich bei den Leuten auf, die davor stehen und was weiß ich nicht, im Foodtruck-Kalender schauen, wann, wo, welcher super Best Beef in welchem Halteverbot man als Craft Beer Foodtruck zu finden ist. Ja. Nein, Foodtruck geht gar nicht. Anstatt, geht mir super auf die Nerven. Dass man einfach ins Restaurant geht oder zu dem Koch oder in den Laden oder in den Café. Ja. Zum McDonald's und sagt, okay, jetzt gehe ich da hin und da ist halt schön, wenn jetzt halt mit diesem Foodtruck ist, so halb Fastfood auf ja, es ist ja nicht mal schönes Ambiente, da gibt es ja niemanden Mühe. Du wirst ja abgefällig, hast dann aber dieses super, hast du nicht gesehen, Öko-Fairtrade, Pulled Pork, Beef Jerky, Pommes frites mit was weiß ich nicht, von einer blauen trendy Soße in der Hand und sagst dafür einfach 100.000 Euro und postest das dann auf sämtlichen sozialen Netzwerken, damit alle sagen, hey, wie cool, und nein. Sowas gibt's. Nein, das ist Essen nicht mehr und nicht weniger. Sowas gibt's auf dem Dorf nicht. Ach. Aber ein Weinfest gibt's, wo man sich Champagner reinfahren kann für mega viel Kohle. Regional. Der war aus Frankreich. War das echter Champagner? Ja, ja. Oder war das handgerüttelter Schaumwein? Handgedrehter? Nee, es war Champagner. Ja. Aber wir hatten ja den anderen. Das gibt's auf dem Dorf. Auf dem Dorf gibt's Wollfisch. Aber Wollfisch, aber kein Foodtruck. Ja. Kommt noch. Und den Spermabus gibt's bei euch, den renommierten. Ja, der von Kaiserslautern nach Landau fährt mit den Maschinenbauern drin. Maschinenbau-Studenten, die dann die Pädagoginnen aus Landau kennenlernen möchten. Das ist der sogenannte Spermabus. Der Spermabus. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal einen Kaffee aufzusetzen. Oder auf jeden Fall. Der Spermabus. Ja. Ich habe gelesen in den Nachrichten in der Zeitung, StudiVZ ist endgültig insolvent, das Unternehmen. Ja. Ja. Ich kann auch nicht mehr nachgucken. Ich glaube, mein Account, der ist somit auch nicht mehr aufrufbar. Ja. StudiVZ. Ich habe den vor 10 Jahren gelöscht. Aber da war ich noch dabei, als du den gelöscht hast. Echt? Vor 5 Jahren. Fuck. Was, vor 5 Jahren? So ein Quatsch. Doch, da saßen wir bei dir in der Bude. Ist das so kurz her? Das ist nicht so lange her, ja. Das war 2012, wenn es vor meinem Examen noch, glaube ich. Oh Gott, ich habe nämlich ein Examen. Sau lang her. Aber auf StudiVZ, da gab es so meine ersten Bemühungen, lustig zu sein, meine ersten Versuche. Bin ich bis heute nicht geworden. Aber damals hatte ich mehrere Gruppen gegründet und die allererfolgreichste, ich glaube, mit 22.000 Mitgliedern. Was? Ja, wirklich, wirklich. War, ich vergesse meinen Tee und muss ihn dann kalt trinken. Hahaha, ha, ha. Aber für 22.000 Mitglieder hat es dann irgendwie doch gereicht. Ich vergesse meinen Tee und muss ihn dann kalt trinken? Genau. Da finden das sich ist mir damals immer passiert, wieder. Da war ich noch Tee trinke, da hatte ich den Kaffee noch nicht für mich entdeckt. Und ich habe dann tatsächlich immer meinen Teebeutel da reingehangen und bin dann, keine Ahnung, nochmal YouTube gucken gegangen oder so. Gab's das schon? Ich glaube, damals gab es sogar kein YouTube. Doch. Was hat man davor gemacht, wenn man mal kurz irgendwas am Rechner gucken gegangen ist? Ist das StudiVZ? Kacken. Ich bin dann nochmal kurz kacken gegangen. Eine Stunde. Mach ich ja heute nur noch einmal die Woche, nur noch Sonntag. Aber damals habe ich das noch regelmäßiger gemacht. Am Rechner. Genau. Den hatte ich dauerhaft in meiner Toilette damals installiert, ja. Titel für die Folge steht, eine Stunde scheißen zu dritt. Ja, und dann habe ich ihn irgendwann vergessen und dann kam ich zurück in die Küche und dachte mir, ah, Mist, ist der Tee wieder kalt geworden. Und dann war er natürlich zu schade, um den wegzuschütten und habe den dann kalt getrunken. Okay. So kam es ja auch zum Titel dieser StudiVZ-Gruppe, ich vergesse meinen Tee und muss ihn dann kalt trinken. Warst du der Erste mit diesem Spruch? Ja. Oder warst du der Erste, der es halt gepackt hat? Also, weil die 20.000 Mitglieder, ich kann mich nicht erinnern, dass es da noch jemanden gab. Nein. Krass. Siehst du, da bist du uns einiges voraus. Ja. Ich hatte eine Gruppe mit 10 Mitgliedern oder so. Hatte ich nicht auch für eine Gruppe? Ich hatte die Bürgerinitiative pro Hundescheiße. Aber das klingt aber allemal lustiger und ansprechender als meine. Aber es war geklaut, es war nicht von mir. Das ist natürlich nichts. Ja, Social Media, ololol, alles kacke, bla bla. Ja. So, wer hat noch geile Themen? Ich? Ja. Ja, dann hau mal rein, Junge. Ich habe nur noch eine Frage übrig, aber wir Kaffee haben schon eine Stunde durch, voll. Aber ich wollte, was ich unbedingt ansprechen wollte, du hast mal eine unfassbar sympathische Aussage getroffen, nämlich, ich reise nicht. Und ich war erstmal so, wow, weil es gehört ja schon ein bisschen Mut dazu in der heutigen Zeit, wo sich alle irgendwie übertreffen mit, ohne Scheiß, mit Backpacking-Touren durch Südostasien, Selbstfindungstrips auf Bali und du sitzt einfach da und sagst einfach mit todernster Miene, ich reise nicht, weil das nervt. Und es war so sympathisch, weil du hast einfach ausgesprochen, was ich immer ausrasten denke, aber niemals irgendwie zuzugeben vermöge. Ich könnte ausrasten können. Dankeschön. Auf jedem Social-Media-Profil Online-Dating-Profil. Meine Hobbys sind Reisen. Halt die Fresse! Ja. Da könnte ich ausrasten, weil ich mich immer frag, hier Leute, fällt euch nicht auf, dass auf einmal alle Menschen als allerliebstes Hobby durch Zufall gleichzeitig Reisen haben? Komisch. Ja. Lesen tut auch niemand mehr, höchstens Bücher übers Reisen, um sich auf den nächsten Backpacking-Trip vorzubereiten. Oh. Und und dann halt die Ökos, die dann sagen, ich verballer 3 Tonnen Kerosin, um First Class nach Thailand zu fliegen. Und lauf dann super Hashtag Bumsbomber. Genau. Und lauf dann super alternativ auf der gleichen Strecke wie 27.000 andere Touris mit dem gleichen scheiß Rucksack und komm ja underground ohne Ende vor. Ja. Und block am besten noch drüber, dass ich am Touri-McTouri stand. Ja, zeitgleich mit 12.000 durchgeschwitzten US-Amerikanern mich um den besten Platz auf irgendeinem verlassenen Hindu-Tempel irgendwie prügel. Genau. Was ist das für eine Form des Reisens? Aber trotzdem gibt es ja diesen Druck, irgendwie möglichst viel zu reisen, unterwegs zu sein. Aber ich bin noch nicht so weit wie du. Ich beuge mich irgendwie da doch noch diesem Druck. Vielleicht habe ich auch einfach nur Flugangst und tue so, als wäre es eine coole Entscheidung. Ich weiß es nicht, ja. Als aber ich, dennoch, ja. Reisen nervt und stresst und ich bin auch, es gibt ja viele, die einfach nur irgendwo hinfliegen und dann laissez-faire mal gucken und nicht mal wissen, wo sie abends dann wirklich schlafen. Das ist für mich die Horrorvorstellung. Ja. Also ich bin da einfach durch und durch planungsbewusst und ich muss wissen, wo ich abends schlafe. Ich will wissen, was ich morgen mache, will wissen, was ich übermorgen mache und bin ja überhaupt nicht der spontane Typ. Das heißt, Urlauben und Reisen ist für mich Stress einfach. Mhm. Auch wenn ich dann rückblickend, wenn ich mir das dann doch mal antue, immer sagen kann, hey, das war eine coole Zeit. Ja. Und im Endeffekt, da läuft alles ganz anders als geplant. Aber wenn ich jetzt schon mehr dran denke, dass ich nächstes Jahr wieder Jahresurlaub irgendwie habe und da wieder irgendwo hinreisen muss einfach. Ja, nicht reisen will, sondern reisen muss einfach. Und ja. Aber ich denke, also habe ich schon wieder gar keinen Bock auf den Scheiß. Es kann, wenn jemand, also ich bin jetzt auch niemand, der viel reist. Ich kann auch mir vorstellen, dass man halt denkt, ja, ey, cool, ich möchte an jeden Ort, ich möchte mir eine Stadt anschauen oder eine Landschaft oder irgendein Naturschauspiel oder was auch immer. Das ist ja alles voll okay, aber ich habe halt immer diese leise Vermutung, so eine leise Ahnung, dass die Leute, die am meisten drüber reden und am meisten drüber publizieren in Social Media über ihre Reiserei, dass da halt die Priorität nicht mehr ist, ich will irgendwo hin, um mir das anzuschauen, weil dann müsste ich auch nicht drüber reden, sondern dass es halt vor allem darum geht, so ein Lifestyle zu etablieren. Ja, Reisen ist Statussymbol geworden, auf jeden Fall. Also war es bestimmt früher auch, oder? Wenn du weiß ich nicht. Aber in den 70ern die Amerika-Reise bezahlen konntest, warst du schon der coole Typ. Und dann, schätze ich mal, oder? Also mein Opa war ab und zu mal da, das war schon nicht selbstverständlich. Ja, aber damals hat sich auch niemand auf die Fahne geschrieben, dass man irgendwie Campingurlaub am Gardasee gemacht hat. Aber das hat man trotzdem einfach erwähnt und das war vollkommen okay und ausreichend für schöne 2 Wochen im Sommer. Erzähl mal heute irgendwie, dass du deinen Jahresurlaub dafür verschwendet hast und nur genutzt hast, um einfach an den Gardasee zu fahren und dort einfach nichts weiter gemacht hat, außer am See zu liegen und zu lesen oder was weiß ich nicht. Es kann ja fast nicht mehr. Ja. Es gibt ja auch das krasse Phänomen, dass wenn man halt wenn man dann mit ausländischen Touristen in Deutschland redet, dass die aus China und Australien oder sonst wo angeflogen kommen, um sich in Deutschland irgendwas anzuschauen. Und dann rauskommt, ja krass, ich war zwar schon 3-mal im Backpacking-Trip am Arsch der Heide. Ja, aber in Deutschland selbst kenne ich mich überhaupt nicht. Aber die 5 Ziele, für die anderen Leute aus China herfliegen, die habe ich mir gar nicht reingezogen. So ist es. Und es gibt nämlich mehr als Neuschwanstein und Heidelberg und Ruhlestein. Das ist mir auch gerade als erstes eingefallen. Ja, das ist so. Aber Heidelberg ist auch geil. Heidelberg ist auch geil, auf jeden Fall. Die haben, da gibt es coole Hipster-Cafés. Rothenburg, Ob der Zauber. Da war ich noch nie. Ja. Da habe ich in Spanien jemand getroffen, der war da in Rotenburg. Ich war da auch schon. Da hättest du nicht mal nach Spanien reisen müssen, um jemanden zu treffen, der schon war. Dann triffst du gleich noch jemanden, der schon war. Warum geht man da hin? Weil es eine wunderschöne Stadt ist, viel Fachwerk, also so sehr klischee-deutsch. Und hey, es gibt einen Weihnachtsmarkt das ganze Jahr über. Was? Ja, verrückte Welt. Ja, kann man sich da Glühwein reinziehen. Genau. Da kann man sich auch ganzjährig, auch bei 32 Grad im Schatten, kannst du dir da Glühwein reinstellen. Alles klar, Alter. Auf nach Rotenburg. Total. Mein ich glaube, nochmal Feierabend für heute. Ich bin da mal aus Versehen, glaube ich, dran vorbei, oder? Ja. Warte, ist doch, wenn ich von hier nach unten rechts fahre, ganz lang, oder? Grob gesagt, unten rechts, genau. An der A3. Das kann sein. Und dann an der B. Ich fahre mit dem Zug, da versteht sich. Ja, natürlich. Natürlich. Ey, da müssen wir hin. Ganz, kann man mal hin, ja. Das ist, das ist das Highlight. Ja, und es gibt auch ein Weihnachtsmuseum irgendwie. Das ist ja schon mal mein Blown, Zehner. Scheiß auf alles. Südamerika. Scheiß auf Sri Lanka, ja. Rotenburg auf der Tauber ist das neue Sri Lanka. Genau. Und, okay. Und dann noch ökologisch wertvoll mit der Bahn. So schaut's aus, ja. Siehst du? Sau gut. So. Ich fahre nach Hamburg demnächst. Finde ich geil. Meine. Ist das meine deutsche Lieblingsstadt? Hamburg ist super. War erst vor einem halben Jahr in Hamburg. Warum Hamburg? Hafengeburtstag. Also, Sommer in Hamburg ist, wenn der Regen warm ist. Ja, genau. Ich bin da eben auch öfters. Ich mag da kann es in der ganzen Republik Hochsommer sein. Du kommst irgendwie Hamburg an und näherst dich den Stadtgrenzen und dunkle Gewitterwolken. Und geil. Das mag ich in Hamburg nicht. Aber ich mag das halt... Das finde ich gut. Genau. Und Falafel gibt's und noch irgendwas habe ich aber vergessen. Und rund um die Elbphilharmonie riecht es total nach Kanalisation. Hey, auf nach Hamburg. Ja, das liegt. Wenn das kein Argument für Hamburg ist, Falafel und Kanalisation. Ja, da ist doch der Hafen und die ganzen. Klasse. Und die ganzen. Wie heißen diese Kanäle? Ich habe sogar eine Rundfahrt gemacht. Alster. Nein. Binnenalster. Nein. Die Kanäle. Flete. Kommt Flete, daher unflätig? Flete, weiß ich nicht, glaube nicht. Jedenfalls, deswegen stinkt's da. Ja, geil, dann ist ja cool. Und ich war wegen Mathe-Tutorium dreimal in Hamburg und habe immer Mathe gelernt. Klasse, Mathe. Das war der super. Der feine Herr Mathematiker. Aha. Ich war nur da, weil ich nichts gerafft habe. Zweimal zum selben, weil ich durch die Klausur gefallen bin. Ja, aber da ich im Urlaub am allerliebsten irgendwo im Café rumhänge und ein Buch lese, finde ich es halt geil, wenn es dann regnet und man aus dem trockenen Café rausschauen kann in den Regen. Ich finde, rausschauen in den Regen... Das liebe ich genauso. Dafür muss ich ja nicht in Urlaub fahren. Das kann ich ja auch in Frankfurt hier ganz hervorragend machen. Hier regnet es aber nicht genug. Genau. Nee, es macht auch, finde ich auch beim Autofahren das Geilste. Wenn es halt nicht so regnet, dass man denkt, oh Gott, Aquaplaning, ich crashe in die nächste Fahrbahnbegrenzung. Aber halt gemütlich durch so ein bisschen Regen fährt. Sentimental, romantisches. Ja, finde ich... Regenprasseln auf der Scheibe des. Ja. Deswegen will ich ein Auto mit Glasdach. Dass es laut ist, oder was? Nee, das sieht halt auch geil aus. So eine verregnete Glasscheibe und wenn du so eine 2 Quadratmeter davon über dem Kopf hast, das glaube ich ist auch cool. Du Cheater, du hast gesagt Flugmodus. Ja, da hatte ich doch auch. Geht dir dann ich habe, glaube ich, an. Den Knopf nicht getroffen. So, ja. Ja, Hamburg. Und ich wurde gefragt, ob ich an Weihnachten nach Budapest will. Budapest ist super, da war ich letztes Jahr da. Wie jetzt nein. Reden wir auch über das Reisen, Leute. Ja, also ich war ja letztes Jahr, bin ich gereist, alleine mit dem Rucksack nach Budapest. Und es war tatsächlich, ich habe zwar keine Offenbarung gefunden, aber es waren echt 4-5 coole Tage da. Budapest ist super. Und es gibt, du bist auch Mohnkuchen-Fan, es gibt als Spezialität in Budapest gibt es Mohnlikör. Und eine liebe Freundin von mir, hallo, darf ich hier Leute und Freunde grüßen? Auf jeden Fall, die 9a. Also hallo nochmal die 9a, meine lieben Eltern und hallo auch Rita. Ich grüße auch deine Eltern. Rita hat lange in Budapest gewohnt und ich hatte sie dazu verdonnert, mir diesen Mohnlikör mitzubringen, wenn sie das nächste Mal da ist. Und jetzt war es soweit und jetzt hat sie mir Mohnlikör mitgebracht und ich freue mich total auf den Mohnlikör mit Rita. Rita, wir müssen uns ganz, ganz schnell treffen. Jetzt ich, 9 Tonnen Palinka habe ich wieder reingezogen, als ich da war. Palinka ist auch mies. Ja. Aber ist das? Verdammt lecker. Selbstgebrannter, du kriegst ihn meistens in so Obstbrand. Und Stil echt ist er nur in der 0,5 Liter PET-Plastikflasche. Genau. Auf der noch das Etikett vom Wasser drauf ist und mit den Worten, hier hat mein Opa gemacht. Das dann ist es geil. Der geilste. Da hat sich welchen mit Erdbeere, da wurden für irgendeine Hochzeit 40 Liter von gebrannt. 40 Liter? Ja. Was war das für eine Hochzeit? Also 100 Leute, 40 Liter Schnaps. Und es ist natürlich noch was übrig geblieben. Und dann habe ich da welche gekriegt. Das war sehr lecker. Geil. Von der Martha. Beste. Du musst mal die Räusper-Taste kurz drücken. So. Wir haben keine Turnover vom Mikrofon. Ja, Amateure. Räusper-Hotzenplotz. Oh, was ein Wortspiel. Ich hätte da nicht mehr gelacht, Leute. Oh Mann. Ja, was? Die große Frage. Die große, ja. Ist mir nicht mehr eingefallen. Nicht. Ist der Kaffee schon fertig? Nein, Kaffee, ja, geil. Oh Gott, aber ich will das nur noch einen halben, sonst raste ich komplett aus. Und dann Auto fahren, ich sauf. Immer wenn ich zu viel Kaffee trinke, eskaliert es in häuslicher Gewalt und da ich alleine wohne, ist es blöderweise in meinem Haus. Ja, nee, dann abends. Ich wohne alleine und dann geht das immer buchstäblich nach hinten los und dann häusliche Porzellangewalt dann. Total, dann haue ich mir selber eine rein. Gegen das Porzellan wird dann Gewalt gewütet. Ja. Er geht einfach stumpf drüber hinweg. Also habe ich recht. Ich trinke jetzt Wasser. Eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Also du bist ja nicht nur berühmter Blogger, sondern auch jemand, der seinen Traumberuf zum Beruf gemacht hat. Und dann den Traumberuf zum Beruf gemacht. Genau. Früher war es nur mein Traumberuf, heute ist es mein Beruf, ja, tatsächlich. Mhm. Und dann frage ich mich immer, merkt man das noch nach all den Jahren? Nein, natürlich nicht. Danke. Also ist wie in jedem Beruf, der spannendste Beruf wird irgendwann zum Alltag. Und klar gibt es diese schönen Momente, wo mir wieder einfällt, warum ich mich irgendwann für diesen Beruf entschieden habe. Sollen wir überhaupt verraten, welcher als das ist? Als Serienkiller, ich wollte es gerade sagen. Als Hufschmied. Ja. Wir sagen nicht, welchen Beruf er hat. Dann ist es aufregender. Ja, Rätsel. Schreibt's in die Kommentare, muss man sagen. Genau, schreibt vor allem. Oder tretet einen Shitstorm auf Twitter los. Voll was geil. Könnte mein Traumberuf gewesen sein? Ihr könnt es alle bei unserem Gast ins Blog schreiben. Ja, wo findet Traffic? Wo findet man dich? Warte, das steht hier auf der Tasse, aus der ich gerade getrunken habe. Hier. Nämlich, ja, lest mal vor. Mein Rausch. Mein Rausch heißt er, ja. Da kann man dann rätseln, was ich denn beruflich wohl machen könnte und. Das steht da bestimmt irgendwo. Nein. Echt nicht? Nein, natürlich nicht. Was? Nein, natürlich nicht. Die Leute sollen denken, dass ich ein so erfolgreicher Blogger bin, dass ich damit meinen kompletten Lebensunterhalt finanzieren kann. Du meinst, und sollen so gar nicht wissen, dass ich auch noch einen ganz bodenständigen Job habe. So wie wir als professionelle Podcaster. Ja. Aber nein, die Zeiten, wenn ich morgens aufwache und denke, wow, ich habe jetzt Dienstbeginn und wie cool ist das denn und gib mir mehr Schichten und ich will jetzt noch länger arbeiten und am Ende am liebsten nie wieder Feierabend haben, die sind lange vorbei. Ja. Aber das heißt, ich weiß trotzdem meinen Beruf zu schätzen und ich mache den nach wie vor sehr gerne. Okay. Hast du jetzt einen neuen Traumberuf? Boah, gar nicht, nee. Okay, das gar ist nicht. Ja schon mal cool. Was? Weiß ich ja gar nicht, nee. What? Podcaster! Ich habe immer überlegt, dass hoffentlich findet niemand raus, dass ich noch nie einen richtigen Job hatte und immer nur irgendeinen Scheiß mache. Ja, das finde ich auch umso bewundernswerter irgendwie. Ich verzweifle da regelmäßig dran, aber ist auch cool. Das stimmt, du feierst doch 83% der Zeit, feierst es. Und den Rest der Zeit gleiche ich die 83% wieder aus. Mit Selbsthass, mit dem... Nee, dem das nicht nur Zukunftsangst. Gabelstab. Zukunftsangst habe ich auch immer nachts um 3. Dann wache ich panisch auf und denke, fuck! Ja, nee, nachts um 3 ein bisschen Zukunftsangst ist cool. Ich hatte letztens nachts um 3 Sodbrennen. Ja, das ist schlecht. Da habe ich aber, glaube ich, von alle, die mich kennen, am nächsten Tag per WhatsApp drüber informiert. Mich nicht. Nee. Ich bin ebenfalls verschont geblieben. Frechheit. Also meinrausch.de Meinrausch.de, ja, für alle, die es nicht verstanden haben. Und das ist mega gut. Ihr könnt da euch für, weiß nicht, im Onlineshop euer ganzes Geld ausgeben. Im Onlineshop? Gibt es da wirklich einen Onlineshop? Natürlich nicht. Ich bin natürlich sau uninformiert und habe mich null drum gekümmert, den ganzen Blog zu lesen. Über was bloggst du da? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Also, ich habe es untertitelt mit vom Leben, Lieben und Untergehen in Frankfurt am Main. Also kleinster gemeinsamer Nenner der Beiträge ist eben Frankfurt am Main. Und ansonsten ist es für mich so eine Spielwiese alles. Zum Beispiel würde sich jetzt anbieten, einen Hassbeitrag über Foodtrucks zum Beispiel. Das würde da hervorragend reinpassen, ja. Auch viele Gedanken, die ich habe, dann habe ich so eine lose Folge, dass ich habe zwar kein Talent zum Musizieren, mache es aber einfach trotzdem, weil ich einfach Spaß dran habe, nennt sich dann talentfrei Musizieren. Das steht hier so ein Keyboard. Ja, deswegen steht auch dieses Keyboard, mit dem ich hier hochprofessionelle Samples eingespielt habe. Nee, da ist ein Stecker hinten, oder? Ja, ansonsten viel über das Stadtleben hier in Frankfurt, über Neuigkeiten, Bildbeiträge über die neue Altstadt zum Beispiel. Über die neue Altstadt? Ja, Frankfurt ist, glaube ich, die einzige Stadt der Welt, die eine neue Altstadt hat. Also oder eine Altstadt komplett neu errichtet jetzt. Und er macht super Fotos tatsächlich. Wie kann man denn, das raff ich nicht, wie kann man denn eine Altstadt neu, also einfach so bauen wie früher. Einfach so bauen wie früher. Das wie nur eben komplett in neu. Kinder hat und die beim plastischen Chirurgen alt operieren lässt. Das heißt, es gibt also irgendwie Vorkriegsdokumente oder was auch immer. Genau, so ganz historische Baupläne noch. Und Frankfurt ist ja nun nicht gerade unverschont geblieben während dem letzten Krieg. Und vieles eben den Bomben zum Opfer gefallen. Und dann hat man das einfach jetzt Jahrzehnte später einfach wieder angefangen, neu aufzubauen. Mhm. Und es kann sich tatsächlich sehen lassen. Ja, ja? Also sieht man, man sieht aber schon, dass das neu aufgebaut ist. Ja, ja. Aber wie es genau ausschaut, das kannst du dir auf www.meinrausch.de dann anschauen. Shameless. Habe ich nämlich ein paar Fotos gemacht, genau. Ja, geil. Und wenn man so davor steht vor den Häusern, ich habe die einmal kurz gesehen, ist voll gelungen. Ja, ich finde es auch wirklich schön. Also ich bezweifle zwar nach wie vor, dass da jemals irgendwelche Frankfurter mal hingehen werden. Ja, klar, weil die dann sich nur darüber unterhalten, dass man sich die Wohnung nicht leisten kann. Aber das ist schon alles so schmale, spitze Dinge. Ist schon anzuschauen. Die halt nicht so alt aussehen, aber dazu passen irgendwie. Ja. Ja. Ja, krass, spannend. Wir hatten es vorhin auch darüber, dass halt alles zerbombt wurde. Alles zerbombt wurde und dass man sich gar nicht so klar macht, wie Deutschland aussehen könnte in den Städten, wenn wir halt nicht zwei Weltkriege, also gut, der erste war wahrscheinlich für die Städte nicht so ausschlaggebend, oder? Wüsste ich jetzt auch kein Paradebeispiel. Ne? Ne, aber der Zweite Weltkrieg und dass man halt sich gar nicht vorstellen kann, wie die Städte aussehen würden, wenn die halt komplett historisch erhalten geblieben wären. Ja. Und das ist echt schade. Da gibt es auch bei diesem YouTube, gibt es auch viele alte Filmaufnahmen der wirklich originalen alten Altstadt in Frankfurt. Es ist einfach super spannend zu sehen. Ja. Aber sieht dann alles aus wie der Römer? Sieht dann alles aus wie der Römer? Ja, oder? Genau. Und die alten Gassen sind teils noch gar nicht gepflastert und hatten aber schon dieselben Straßennamen, was irgendwie ziemlich weird ist. Hieß die alte Gasse damals schon alte Gasse und war noch älter als heute? Ja. Okay. War die noch älter? Ja. Geil. Ja. Da gibt es einen Italiener. Gerade in diesem Hintergrund wissen, wie es denn heute ausschaut, ist es einfach unglaublich spannend. Ja. Ja. Also besonders schön ist es ja nicht geworden. Ne? Also vieles hier. Frankfurt. Ich weiß nicht. Ich zeige gerade auf die Wand. Da sind Fotos von alten Sachen. Ja, die alte Oper zum Beispiel. Die auch neu ist. Die wurde nämlich auch neu wieder aufgebaut nach alten Bauplänen. Also die neue alte Oper ist sehr schön. Ist eines meiner liebsten geworden in Frankfurt tatsächlich. Ja. Die ist innen total kacke. Ich war da vor ein paar Wochen das erste Mal drin. Warst du da drin? Ja, als Normalsterblicher. Seit 30 Jahren wohne ich hier und war jetzt zum ersten Mal da. Ohne anständigen Beruf. Ja. Was hast du da gemacht? Klassische Konzerte für Anfänger. Das war voll geil. Und zwar hat sich dann der Herr Dirigent vorne hingestellt und einfach mal erklärt, was jetzt passiert. Aber sind da nicht regelmäßig Konzerte? Aber halt nicht, immer, aber halt nicht so Afterwork für 12 Euro für Noobs mit kleinem Vortrag. Aber gibt es da nicht so ein Neujahreskonzert oder ein Symphoniekonzert? Immer? Alles, da gibt es Tausende, aber es ist halt einfach nur, um reinzugehen. Da war ich schon mal. Es richtet sich halt eher an Leute, die wissen, was sie buchen. Und das war halt plakatiert mit: alle, die keine Ahnung haben, sind herzlich eingeladen, ohne Anzug vorbeizukommen und sich erklären zu lassen, was da los ist. War geil. Nee, als ich da mal auf Konzert war, war es eher nach dem Motto, bist eingeladen, frag nicht, was die Karte kostet, zieh den teuersten Anzug an, den du finden kannst. Ja, ich hatte, glaube ich, genau dieses T-Shirt an sogar. Das blutverschmierte. Verrückte Welt. Das, wo mich vorhin einer angestarrt hat, das habe ich weil nicht verstanden. Weil er deine Manly Chest manly fand. Ich glaube, weil er dachte, ich habe es falsch angezogen, aber das trägt man heute so. Ja, ich glaube, die jungen Leute heutzutage, die tragen das so einfach. Der war nicht älter als ich. Fuck. Ja. Ich habe den Jahreswechsel 2016, 2017, da musste ich tatsächlich nicht arbeiten. Den habe ich vor der alten Oper verbracht und das war irgendwie ein komischer Moment, ja. Warum? Ja, weil um mich herum waren halt lauter betrunkene Leute, die Böller geworfen haben und Jack Daniels Cola-Dosen in der Hand hatten. Und es war irgendwie so ein bisschen aggressive Grundstimmung. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber die alte Oper hat halt alles gerettet, alles rausgerissen. Ich habe dann irgendwie einfach den ganzen Trubel ausgeblendet, hat mir die alte Oper, die ist halt einfach komplett versunken in den ganzen Rauchschwaden von den Böllern und Raketen. Und es sah irgendwie ziemlich cool aus und hat mich irgendwie sehr gefesselt, dieser Moment. Also es war irgendwie ein denkwürdiger Jahresfest. Und du machst dann auch Fotos? In dem Moment habe ich keine Fotos gemacht, aber von dieser Stadt mache ich sehr gerne Fotos, wenn auch nur schwarz-weiß und auf Film. Ja. Das heißt, die hier alle hängen? Das sind alles Filmfotos. Also keine habe ich jetzt nicht bei DM im Automaten ausgedruckt von meiner 12.000 Megapixel Smartphone-Kamera, sondern Und dann hast du so eine, was hast du denn? Hä? Das heißt, du fotografierst analog auf Film? Nur analog auf Film, genau. Okay. Mit so einer Einmalkamera? Nee. Dann aber schon mit einer Spiegelreflexkamera und habe ich zwar, benutze ich aber nie. Also es fing an auf dem Flohmarkt, da habe ich für 10 Euro mir so eine Kleinbildkamera gekauft. Mhm. Die hat auch nicht lange gehalten, weil die war schon total kaputt, aber es hat mir irgendwie Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Ja. Dann habe ich mir, glaube ich, noch 3 davon gekauft. Dann auch noch Spiegelreflex, aber ich habe halt immer eine mit. Und die Stadt bietet halt viele Motive und es ist total oft, dass es irgendwelche Situationen gibt mit irgendwelchen Menschen, die ich einfach so festhaltenswert finde. Und dann habe ich die immer parat und kann die einschalten und hoffentlich ist dann auch noch vom Film was übrig. Ich habe noch ein paar Aufnahmen und dann mache ich das sehr gerne. Ja. Ich erinnere mich jetzt mal an die Beginne der Fotografie. Das heißt, du musst schon entscheiden, Farbfilm, Schwarz-Weiß-Film. Genau, aber ich habe mich dann total eingeschossen. Ah, grandioses Wortspiel. Eine Woche drauf gefreut. Auf Schwarz-Weiß-Film, ja. Und diesen jetzt so ein Sepia-Look oder was? Das kommt einfach durch die Belichtung oder ist das nochmal ein anderer Film oder ist das einfach Schwarz-Weiß? Das ist einfach dann nachbearbeitet tatsächlich. Okay. Ja, genau. Aber analog nachbearbeitet? Digital. Ah ja. Genau. Okay, cool. Ja, nicht schlecht. Genau, dann mache ich halt so ein Hobby für mich halt, dann klebe ich das alles in Alben und werde das irgendwann meinen undankbaren Enkelkindern mal vererben. Über den Schädel. Die das dann entweder, entweder auf dem Dachboden verfrachten oder einfach für 12,40 Euro auf dem Flohmarkt irgendwie. 2,50 Euro. Ne? 2,50 Euro, genau. Auf dem Flohmarkt 12. dann verscherbeln. Das sind diese. So mein kleines Hobby, was ich heute habe. Okay. Cool. Ja, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich mich halt immer frage, wie viel von den Fotos, die man macht, schaut man sich wirklich jemals wieder an? Und auch mit einer Freude, wo man sagt, ey, guck mal, das war ein cooles Bild. Ja. Und wo ich mich halt jetzt entscheiden will, auch radikaler einfach zu löschen. Weil was bringt's? Warum hebe ich die 781 Fotos, die einfach schrottig sind? Genau darum geht's, ja. Warum hebe ich die auf? Also es geht ja nicht mal drum, welche entwickle ich und hänge sie wirklich an die Wand, sondern warum behalte ich den Schrott überhaupt? Und das Argument heißt halt, ja, Daten, also Speicherplatz ist so billig, es ist scheißegal, genau. Aber geht halt in diesen Berg an. So einfach, ich behalte das Bild, weil ich es halt einfach kann. Genau. Aber damit verliert jedes Bild auch seinen Wert einfach. Ja. Fotografieren ist einfach inflationär geworden und deswegen genieße ich ja auch dieses analoge Fotografieren wieder, ja. Weil ich dann wirklich, jedes Bild hat wieder einen Wert, nicht nur einen finanziellen. Und es ist ja mittlerweile leider ein relativ teures Hobby geworden. Und wenn ich unterwegs bin und habe noch 4 frei auf dem Film, dann muss ich mir ganz genau überlegen, möchte ich dieses Motiv jetzt wirklich verballern und eine Aufnahme dafür nutzen und wenn ja, wie? Und dann kann ich mir mich wirklich so ein bisschen einfühlen in so ein Motiv und mir überlegen, wie bringe ich jetzt diese Situation oder dieses Gebäude am besten in Szene, in Anführungszeichen. Und das ist einfach ein viel bewussteres Fotografieren und kein random, ich halte mein Smartphone auf alles, was sich bewegt oder auch nicht bewegt, fotografieren, ja. Und das heißt aber, dein Thema ist immer Architektur? Also auch gar nicht. Menschen und Architektur, würde ich sagen. Es sind viele ganz banane Alltagsszenen, die sich im Nachhinein, wenn ich dann ganz gespannt mit zittrigen Händen meine Filme abhole und zum ersten Mal die Bilder anschaue, sind es meistens die Bilder und Motive, von denen ich mir überhaupt nichts erwartet habe, die einfach so relativ random, wo ich mir dachte, oh, ist jetzt ganz nett und so, mal schauen, wie das rüberkommt und die ich dann da festhalte. Und das sind dann oftmals die mir am meisten gefallen, wo ich am meisten Gefallen dran finde und die es dann auch wirklich in meine Alben reinpacken. Ja. Und viele Alltagsszenen einfach, ja. Und die schaue ich mir tatsächlich hin und wieder, dann bin ich mir auch sicher, dass ich mir die gerne wieder anschaue einfach, ja. Und ich überlege mir immer auch passende Beschriftungen mit ein paar Anekdoten, was ich selbst getan habe in der Situation, wie ich die Situation erlebt habe oder welchen Eindruck ein Gebäude auf mich macht, das notiere ich da mit rein und ich denke, irgendwann, so in 40, 50 Jahren, wollen wir hoffen, dass ich es erlebe, werde ich mich freuen, wenn ich da wieder drin blättere. Ja. Es ist auch, dieser Augenblick ist ja komplett verloren gegangen, den du beschreibst, wenn ich das Foto entwickeln lasse und dann hole ich die entwickelten Fotos ab. Ja. Und das ist der Augenblick, wo ich hopp oder top. Indem ich denke, oh nein, ist das wieder teuer. Und wie geil aber dann dieses aber Gefühl sein muss, wenn dann. Und ich bin dann immer total aufgeregt und möchte diesen Moment dann immer weiter hinauszögern und denke mir so, nein, du schaust jetzt noch nicht in der Schlange an der Kasse bei Osman oder wo ich auch sonst immer meine Bilder entwickeln lasse, an. Sondern warte jetzt noch ab und halte das noch aus und setze mich ins Café oder so. Und wenn ich dann zum ersten Mal diese Auftragshüte aufmache und die Bilder aus dem Umschlag ziehe, dann ist es einfach ein toller Moment einfach. Ja. Bezahlt hast du sowieso den ganzen Bezahlt habe ich den Scheiß dann sowieso, genau. Ja. Ist dann rum und ja, da sind von 36 Aufnahmen erfahrungsgemäß natürlich auch nicht alle, wo ich mir denke, wow, die möchte ich mir jetzt in DIN A 0,5 an die Wand tapezieren. Sind natürlich auch welche dabei, gerade bei einer analogen Fotografie, wo ich denke, okay, hättest du vielleicht doch mal anders belichten sollen oder so. Mhm. Man weiß halt nie, wie es nachher wird. Ja. Aber es sind immer so ein paar Perlen dabei, bei denen ich mir denke, wow, ich hätte nie gedacht, dass das Bild mir so gut gefallen wird. Und ja, das ist der Grund, warum ich das mache, denke ich mal. Ja, ja, das ist echt wieder ein ganz anderer Zugang zur Fotografie. Ja. Ich bin ja voll der Amateur, ich schieße halt mit meinem Handy, wenn mir irgendwas gefällt, mal kurz ein olles Foto. Ist ja für vieles auch praktisch einfach. Also ja, für meinen Blog mache ich auch, wenn ich weiß, ich brauche irgendwie ein Bild davon und davon. Ja. Und das schnell, dann werde ich das auch nicht auf Kleinbildfilm entwickeln. Ja. Und ich entwickle halt auch keine Fotos, ich habe halt ein Fotoframe daheim, einfach ein altes Tablet, wo ich halt meine Auswahl von 100 Fotos, die ich mag, einfach habe und die laufen da als eine Diashow durch. Und das finde ich schon gut, dass ich wirklich von 100 Fotos sage, die möchte ich ja einfach regelmäßig sehen oder die schaue ich mir ab und zu mal an. Aber die Vorstellung, wirklich noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nee, begrenzte Anzahl, jedes Bild ist teuer, jedes Bild, du hast nur 36 oder weißt du, wie viele Fotos. Ich muss warten bis zur Entwicklung, bis ich sehe, das ist noch eine Stufe achtsamer, glaube ich, in dieser... Jetzt geht's los mit der Achtsamkeit. Das ist mega geil, im Nordend achtsam zu sein. Achtsam im Nordend, ja. Finde ich schon. Ich konzentriere mich jetzt derweil mal auf meinen Atem, ja. Total. Ich bin mal kurz raus. Würde ich euch nicht empfehlen. Fokussiere meine Gedanken. Ich habe letztens mal das gemacht, von dem alle sagen, dass es keiner macht, nämlich dass du machst nur viele Fotos, die guckst du dir eh nie wieder an. Ja. Ich habe mir alle Fotos auf meiner Festplatte angeguckt. Nein! Von 2004 bis heute, weil an meinem 18. Geburtstag halt einige verloren gegangen sind. Was verloren gegangen ist? Gehirnzellen, Gäste oder Fotos? Fotos. Ah. Mir, während ich Backups gemacht habe, die Festplatte kaputt gegangen ist. Nein. Aber ist ja egal. Also da habe ich halt alles, was ich von 13 bis 18 geknipst habe, verloren. War nicht viel. Und alles, was ich von 18 bis heute geknipst habe, habe ich halt noch. Und dann habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, der hat gesagt, wir bringen beide die 10 besten Fotos mit, die wir jemals gemacht haben. Jemals? Ja. Wow. Und der ist halt auch noch Fotograf, das heißt, der hatte noch wesentlich mehr durchzugucken. Ich wusste halt, okay, die 2-3 Ordner, irgendwie muss ich jetzt nicht durchgucken oder in der 10. Klasse hat mir der und von der vom Ex-Girlfriend. Ja, davon ist eins in die Top 10 gekommen, tatsächlich. Ja, und dann habe ich halt, was weiß ich, 30.000 Fotos durchgeguckt und die 10 besten rausgesucht. Es hat 4 Wochen gedauert. Oh. Und das ist ein ganz cooles Fotoalbum geworden. Die hast du mir mal gezeigt, kann das kann sein? Alle 10? Ja. Also es waren 11 Fotos in den Top 10 dann. Weil, darf ich keinen Name droppen. 11, weil du halt sagst, einen Schritt weiter als Top 10 oder was? Nee, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe im letzten Moment eins weggeschmissen dann. Die haben wir auch schön ausgedruckt, so groß ungefähr. Mhm. Und eine Vernissage damit eröffnet. Nee, und dann haben wir uns halt einfach mega volllaufen lassen und uns gegenseitig die Fotos gezeigt. Und er hat sogar noch so ein Begleitheft dazu geschrieben. Ach. Und dann immer vorgelesen. Und dann kam raus, dass wir, keine Ahnung, Platz 3, Platz 4, Platz 6 und Platz 7 bei beiden jeweils in denselben Städten aufgenommen hatten. Wir hatten an denselben Stellen in den Top 10 zweimal Berlin und einmal London oder was weiß ich. Und ja, das fand ich dann cool. Super sympathische Idee, ja. Irgendwann mache ich das auch mal. Du kannst einfach beim nächsten Motto-Treffen mitmachen. Motto-Treffen? Ja. Wir machen weiße Weihnacht und dürfen aber keinen Schnee fotografieren. Weiße Weihnacht ohne Schnee. Genau. Okay. Und er schafft halt im Krankenhaus und hat deswegen lauter Leute in Kitteln und so Neonlicht im Flur und so. Das heißt, es wird super leicht für ihn. Mal gucken, was ich finde. Und was fotografierst du dann? Wände. Und das findet an Weihnachten statt, ja. Ja, genau. Da muss ich arbeiten. Ja, irgendwann dazwischen. Also nicht an Heiligabend oder so. Aber irgendwann da. Ja, also. Zur besinnlichen Zeit. Ich bringe dir die Top 10 mal mit. Ja, sehr gerne. Und so aus habe ich Spaß, ja. Ja, ich habe die halt nicht mehr auf Papier. Die haben wir uns dann gegenseitig geschenkt. Aber ich habe noch den Ordner. War gut. Den habe ich doch dabei. Schauen wir uns gleich an. Jo! Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Weil es ist irgendwie echt alles geklärt, was ich vorbereitet habe. Ich hatte noch was. Ich würde vorher auch noch Kaffee nachgießen und noch einmal das stille Örtchen aufsuchen. Aber nur für klein, weil es ist nicht Sonntag heute. Und vorübergehend zu einem sehr lauten Örtchen machen. Also nun, dein Thema. Ja, bitte? Ich habe da noch was vorbereitet, beziehungsweise mir notiert. Und zwar, wie habt ihr das geschimpft? Ein Follow-up zu Folge 4 war es, Folge Nummer 4. Stichwort war die Angst vor der Lücke. Genau. Hat mich irgendwie zum Nachdenken animiert gehabt und ist ja nun oftmals so, dass wir sehr danach bestrebt sind, immer zeiteffizienter zu werden, unseren Arbeitsalltag vorrangig möglichst produktiv zu gestalten, und im Rahmen des Arbeitsalltags macht das ja auch Sinn, einfach möglichst zeiteffizient zu arbeiten und eben auch produktiv zu sein. Bedenklich wird es aber dann, und bei mir war das, muss ich jetzt rückblickend gelegentlich sagen, so, dass ich auch in meiner Freizeit bestrebt war, meine ganzen Hobbys, die mir eigentlich Freude bereitet haben, möglichst viel irgendwie produktiv zu gestalten und wirklich jede freie Stunde, die ich hatte, dazu zu nutzen, möglichst viel zu machen, möglichst viele Termine wahrzunehmen, möglichst viele Sachen anzuschauen, möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, irgendwie, krass, ich verplane mich selbst so durch einfach. Und bin immer auf Achse und am Machen und am Schreiben und am Lesen und am Gucken und das am besten gleichzeitig, dass ich dann irgendwie auch, es war für mich dann so voll die Horrorsituation, wenn einfach mal irgendwas schief gelaufen ist und ich einfach so eine Stunde Zeit hatte, dachte mir, oh Gott, wie soll ich jetzt mal eine Stunde Freizeit nutzen, um da irgendwie was Produktives jetzt zu machen. Und da habe ich mir dann wirklich für mich eine Lösung suchen müssen und die habe ich auch Gott sei Dank gefunden. Das Zeitungsabo. Das Zeitungsabo, nein, das hat tatsächlich was mit Lesen und Fotografieren zu tun, ja. Aber diese Angst vor der Lücke, das fand ich irgendwie so eine schöne Überschrift dafür, für diese Thematik. Und es hat mich, wie gesagt, da habt ihr mal Mehrwert geschaffen mit eurem Podcast. Vielen Dank dafür. Wir haben es geschafft. Hat mich zum Nachdenken, zum ersten Mal habt ihr einen eurer Zuhörer zum Nachdenken animiert, ja. Zum ersten und einzigen Mal, ja. Wir geloben, dass es häufiger vorkommt, ja. Oder? Aber ja, also fällt halt auf, ne, dass man nicht mehr, ich weiß nicht, also ich meine mich zu erinnern, so mit 8 oder so war einem halt auch mal langweilig. Ja, genau. Und dann hat man sich halt so rumgelangweilt, aber es war halt einfach kein Notfall. Ja, genau. Und vor allem, wie soll denn irgendwas Neues passieren, wenn man überhaupt nicht die Zeit dafür hat, einfach mal was total anderes zu machen oder total den Blick auf andere Dinge zu richten. Oder mal nicht den direkten Weg zwischen A und B zu gehen, sondern sie einfach mal rumzulaufen, einfach zu spazieren und zu gucken, was es so gibt einfach. Und das sind ja eigentlich die schönsten Momente. Und das geht total schnell verloren heutzutage, finde ich. Ja. Und wo habe ich dann irgendwann festgestellt, ja. Ja. Und wo ist der Platz für irgendwas geht schief? Genau. Das ist halt auch immer die Frage, wenn du halt so knapp getaktet bist. Ja, wenn bist. Du an einem Punkt bist, wo nichts schief gehen darf einfach. Genau. Und richtig. Ja, also hab immer geguckt, dass bei 80% Schluss ist von verplanter Zeit pro Tag. Das halt echt. Ich war auch irgendwann bei 110, glaube ich. Ja. Ich glaube, die letzten Wochen sahen bei mir auch wieder genauso aus. Das ist ja nichts, wo ich mich hinstelle und sage, oh, das mach ich nie wieder falsch. Nö, nur weil ich einmal drauf gekommen bin, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Aber ja, und dann schmeißt dich halt alles aus dem Konzept. Und das ist auch so, selbst wenn was Cooles passiert. Ja. Ist es in dem Moment nur Störfaktor und das ist total schade drum, ja. Dann ist halt der Plan mehr wert als die Frage, ob es ein cooler Plan ist. Ja, ja, und ich habe dann für mich die ganz praktikable Lösung irgendwann gefunden, dass ich einfach immer Kamera und Buch mit habe. Mhm. Und wenn dann irgendwie, tada, zack, oh mein Gott, Lücke, eine Stunde Zeit jetzt, dann kann ich nicht mehr wunderbar, dann betrachte ich das als, hey, ich habe jetzt voll Zeit zum Lesen und somit habe ich so meine Angst vor der Lücke da besiegen können. Ja. Daran habe ich mich eben zurückerinnert. Ja, geil. Ja. Dann haben wir doch jetzt alles abgehakt. Oder hat noch jemand was Intellektuelles? Hat noch jemand Fragen oder Anregungen? Was sind Ihre Fragen? Ich bräuchte ein Bier. Wir können heute nicht tanken fahren. Der Running Gag der letzten 9 Folgen ist hiermit fertig. Verdammt. Apropos Bier, heute Abend sehen wir uns, oder? Ja, ich komme, ja. Sehr gut. Du nicht. Gucken, was da vor. Ich bin totes im Eimer. Ich muss noch 1000 Kilometer fahren. Mal gucken. Also musst du zurück nach Lande heute? Ja. Ja, gucken, was für Reiseblogger wir da heute kennenlernen. Oder auch nicht. Vielleicht kommt gar keiner heute. Wie viele Anmeldungen hast du? Ach, wieder wie üblich 15 Zusagen, 32 vielleicht. Also sind wir zu, vielleicht sind wir heute mal zu 6. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Geil, wenn ihr das hört, ihr seid nachträglich eingeladen. Ja. Teaser, Dr. Schnoof in einer der nächsten Folgen. Who the fuck is Dr. Schnoof? Wirst du hören. Oh! Ja. Jetzt kommt, glaube ich, nichts Sinnvolles mehr. Tschüss. Tschüss.